Dies ist die 8. Lehreinheit zu unserem Thema, die Gemeinde. In unserer vorigen Lehreinheit beschäftigten wir uns mit den ortsgebundenen Diensten innerhalb einer Ortsgemeinde, vor allem mit dem Dienst des Ältesten. Wir untersuchten die Qualifikationen und die allgemeinen Eigenschaften dieses Dienstes sowie dessen Notwendigkeit. Dabei hielten wir fest, dass die Ältesten die Hirten der Herde sind und dass Schafe ohne Hirten sowohl in natürlicher als auch in geistlicher Hinsicht zerstreut werden und Opfer von wilden Tieren, Krankheiten und allen möglichen Problemen und Schwierigkeiten werden. In dieser Lehreinheit möchte ich euch anhand neutestamentlicher Berichte einen Eindruck vom Alltag einer Ortsgemeinde vermitteln. Vor einiger Zeit erkannte ich, dass ich als Prediger ständig Menschen in etwas hineinpredigte, ihnen jedoch nie sagte, was sie zu tun hätten, sobald sie einmal drin wären. Ich beschäftigte mich ständig mit den grundlegenden Erfahrungen, die die Menschen in das neue Leben hineinführten, gab ihnen jedoch keine Hilfestellung oder Hinweise, wie sie dieses neue Leben dann in die Praxis umzusetzen hätten, sobald sie es einmal erlangt haben. Ich denke, dass in unserer Generation Prediger vieler Sparten der Christenheit diesen Fehler gemacht haben. Das hatte zur Folge, dass wir viele Menschen in etwas hineingeführt haben, sie jetzt jedoch nicht wissen, wo sie da hineingekommen sind, wie sie den Situationen begegnen sollen, mit denen sie nun konfrontiert werden. Ja, eigentlich wissen sie gar nicht so recht, warum sie überhaupt da hineingekommen sind. Aus diesem Grund möchte ich mich damit beschäftigen, wie der Alltag einer Ortsgemeinde aussieht. Natürlich ist das nur ein kurzer Abriss, mit dem Ziel, bestimmte grundlegende Prinzipien herauszustellen. Vorab werfen wir jedoch einen kurzen Blick auf drei Initiationserfahrungen, wie ich sie nennen möchte. Auf drei einzelne, einmalige Erfahrungen, die die Tür oder den Zugang zur Ortsgemeinde und zum Alltag eines Christen bilden. Sehen wir uns an, was die Bibel über diese drei einführenden Schritte zu sagen hat. Ich möchte gerne Apostelgeschichte 2, 37 bis 38 an den Anfang stellen. Die Menschen hatten die Pfingstpredigt des Petrus gehört, waren überführt worden, hatten erkannt, dass sie Sünder waren, dass sie nicht mit Gott versöhnt waren, dass sie nicht richtig lebten und wollten nun wissen, was Gott von ihnen fordert, um ihr Leben in Ordnung zu bringen, mit ihm versöhnt zu werden und seinem Willen zu entsprechen. Wir lesen, welche Frage sie stellten und welche Antwort ihnen Petrus darauf gab. Ich glaube, dass Petrus bei seiner Antwort vom Heiligen Geist inspiriert wurde und mit dieser Antwort Gottes Antwort gab. Er war das Sprachrohr der Gemeinde und gleichzeitig auch das Sprachrohr Gottes. Es heißt hier, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. In meinen Augen ist das eine vollständige und umfassende Antwort. Dennoch glaube ich, dass im Leib Christi beim Versuch, diese Frage zu beantworten, das meiste von dem, was Petrus sagte, weggelassen wird. In den meisten Gemeinden würde der Versuch, diese Frage biblisch zu beantworten, folgendermaßen aussehen: tut Buße und glaubt. In einer Baptisten- oder Pfingstgemeinde würde man noch dazu sagen, und in 2 Wochen haben wir dann einen Taufgottesdienst, vielleicht möchtet ihr euch dann taufen lassen. In einer Pfingstgemeinde würde man den Leuten noch sagen, es gibt noch etwas, das darüber hinausgeht, eine Erfahrung, die man als Taufe im Heiligen Geist, als Zungenreden bezeichnet. Ihr solltet euch dafür interessieren. Petrus hat den Sachverhalt ganz anders dargestellt. Er präsentierte den Menschen ein umfassendes Paket. Sie fragten, was sollen wir tun? Er erwiderte, holt euch alles, tut Buße, lasst euch in Wasser taufen, empfangt den Heiligen Geist. Und wie ich die Bibel verstehe, haben diese Leute auch alles bekommen. Die meisten, wenn auch nicht alle, bekamen an jenem Tag das ganze Paket auf einmal. Nichts wurde hinausgeschoben. Und ich glaube, dass Gott es so will und dass sich seine Antwort auf diese Frage bis auf den heutigen Tag nicht geändert hat. Wenn ein Sünder zu Gott kommt und bereit ist, von ihm eine Antwort zu bekommen, die mit der vom Heiligen Geist eingegebenen Heiligen Schrift übereinstimmt, bekommt er heute noch genau dieselbe Antwort. Tu Buße, lass dich in Wasser taufen, empfange den Heiligen Geist. Das ist Gottes Antwort. Die Bibel formuliert es sehr eindringlich: Tut Buße. Die hier verwendete griechische Zeitform bedeutet eigentlich: Tu etwas einmal und dann nie wieder. Im Neuen Testament finden wir keine Lehre über kontinuierliche Buße. Ein Mensch, der recht lebt, sollte nicht ständig Buße tun müssen. Wenn ein Mensch ständig falsch handelt, ist es natürlich besser, kontinuierlich Buße zu tun als gar nicht. Dennoch sollte das Leben eines Gläubigen nicht so aussehen. Im Griechischen ist der Sprachgebrauch definitiv und absolut. Tut Buße, das ist es. Ändert euer Denken. Hört auf, das Falsche zu tun und fangt an, das Richtige zu tun. Wendet euch vom Teufel ab, wendet euch Gott zu, gehorcht Gott, ordnet euch Gott unter. All das steckt in diesem Wort Buße. Buße ist eine Entscheidung. Viele, viele Christen halten Buße für eine Gefühlsregung. Sie kommen in der Gemeinde nach vorne und versuchen, irgendwelche Emotionen zu erzeugen. Dann fragen sie sich, ob sie es haben. Am nächsten Tag zeigt ihr Leben in aller Regel recht deutlich, dass sie es nicht haben. Das ist auf falsche Lehre zurückzuführen. Es heißt nicht, sei emotionell, sondern triff einen festen Entschluss. Die wörtliche Bedeutung von Buße tun heißt, sein Denken ändern. Hör auf, so zu leben, wie du bisher gelebt hast, und fang an, anders zu leben. Jemand sagte einmal, Buße heißt, etwas anders machen als vorher. Das ist eine ziemlich gute Definition. Wenn jemand etwas nicht anders macht als vorher, kann er zwar sagen, er hätte Buße getan, aber es stimmt nicht. Der zweite Punkt ist die Wassertaufe. Die Bibel ist hier ganz klar. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Oder in die Vergebung eurer Sünden hinein. Die Wassertaufe war in der Urgemeinde die öffentliche Anerkennung dessen, dass jemand an Jesus Christus glaubt und Vergebung für seine Sünden empfangen hat. Sie war nicht Voraussetzung für die Sündenvergebung, sondern der Beleg, dass diese Person die Vergebung ihrer Sünden in Anspruch genommen hatte und dies von den Leitern der Gemeinde anerkannt worden war. Ich sagte schon an früherer Stelle, die Taufe sei die menschliche Bestätigung dafür, dass der Betreffende nun für eine Mitgliedschaft in der Gemeinde in Frage kommt. Die Geistestaufe ist hingegen die göttliche Bestätigung. Sie ist ein Siegel, das dem Betreffenden als Mitglied des Leibes aufgedrückt wird. Beide Siegel, beide Bestätigungen sollten ganz am Anfang unseres Lebens als Christ stehen. Ein Mensch sollte von denen, die bereits in der Gemeinde sind und Leiterschaft ausüben, durch den Akt der Wassertaufe anerkannt werden. Und er sollte vom Haupt der Gemeinde durch das übernatürliche Siegel des Heiligen Geistes anerkannt werden. Paulus sagt in Epheser 1,13-14, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. In diesem Sinne ist die Taufe im Heiligen Geist ein Siegel, ein übernatürliches Siegel, das jemandem vom Haupt des Leibes, Jesus Christus, aufgedrückt wird und bestätigt, dass diese Person nun zum Leib gehört. Ich will damit nicht sagen, der Betreffende gehöre nicht zum Leib, wenn er dieses Siegel nicht hat. Er kann dazugehören, auch ohne versiegelt zu sein. Doch das Siegel ist Teil des umfassenden Pakets, das das Neue Testament für diese Person vorsieht. Gott fordert also Folgendes: Tu Buße, lass dich taufen und empfange den Heiligen Geist. Werde im Geist getauft. Wenn man in der Apostelgeschichte nachliest, stellt man fest, dass jeder Neubekehrte, der das Heil durch den Glauben an Jesus Christus für sich in Anspruch nahm, innerhalb weniger Stunden nach seiner Bekehrung getauft wurde. Es stand außer Frage, die Taufe hinauszuschieben. In Apostelgeschichte 16 bekehrte sich der Kerkermeister von Philippi um Mitternacht und wurde noch vor Tagesanbruch getauft. In Apostelgeschichte 18 wollte der Kämmerer aus Äthiopien seine Reise nach Gaza gar nicht fortsetzen. Er sah einen Teich neben der Straße und sagte: Sieh nur, da ist Wasser. Was hindert mich daran, gleich jetzt getauft zu werden? Das entspricht der generellen Vorgehensweise des Neuen Testaments. Und ich sehe eine Zeit kommen, in der der Leib Christi wieder zu diesem Vorbild zurückkehrt. Ja, ich sehe jetzt schon Anzeichen dafür, dass wir diesem Vorbild schon sehr nahe gekommen sind. Im Neuen Testament finden wir eine Bezugnahme zum Alten Testament, die dies sehr schön veranschaulicht. Lesen wir 1. Korinther 10, 1 bis 2. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Vers 6. Diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen. Vers 11. Alles dies aber widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Obwohl es sich hierbei um Begebenheiten aus der Geschichte des Alten Testaments handelt, wurden sie ganz speziell um unseretwillen aufgezeichnet, um uns, wie wir am Ende dieser Zeitphase leben, als Verhaltensmaßstab und Glaubensvorbild zu dienen. Die ersten beiden Vorbilder oder Sinnbilder, die uns vor Augen geführt werden, sind unter der Wolke sein und durch das Meer hindurchgehen. Das bezieht sich natürlich auf jene Zeit, als Israel aus Ägypten herausgeführt wurde und ans Rote Meer kam. Die ägyptische Armee verfolgte sie und wollte sie wieder in die Knechtschaft zurückholen. Dies gelang ihr nicht, weil sich eine übernatürliche Wolke, die offenbarte Gegenwart des allmächtigen Gottes, auf das Volk Gottes herabsenkte. Bei genauerer Betrachtung von 2. Mose 14 stellt man fest, dass die Wolke vor dem Volk stand. Doch als sich die ägyptische Armee von hinten näherte, zog die Wolke nach hinten und stellte sich die ganze Nacht hindurch zwischen die Israeliten und die Ägypter. Am nächsten Tag teilte sich das Wasser des Roten Meeres auf wunderbare Weise, als Mose seinen Stab ausstreckte. Die Kinder Israels stiegen hinab ins Wasser, gingen durch das Wasser hindurch und kamen auf der anderen Seite sicher wieder heraus. Die Ägypter wollten ihnen durch das Wasser folgen. Mose streckte seinen Stab aus, das Wasser ging wieder zusammen und alle Ägypter ertranken. In Hebräer 11 wird deutlich, dass die Israeliten durch das Wasser hindurchgehen konnten, weil sie glaubten. Die Ägypter versuchten es ihnen gleich zu tun, doch da sie nicht glaubten, ertranken sie. Die Voraussetzung, um durch das Wasser hindurchzugehen, war ihr Glaube. Paulus bezeichnet diese beiden Begebenheiten als Taufe. In 1. Korinther 10 finden wir die Interpretation, die Anwendung des alttestamentlichen Bilds auf die neutestamentliche Praxis. Alle unsere Vorväter waren unter der Wolke. Alle gingen durch das Meer hindurch. Alle wurden in der Wolke und im Meer auf Mose getauft. Mit anderen Worten, die Wolke stellt eine Taufe dar und das Meer stellt eine Taufe dar. Vor dem Hintergrund neutestamentlicher Lehre und Erfahrung besteht kein Zweifel darüber, dass die Wolke für den Heiligen Geist steht und das Meer für die Wassertaufe und dass jedermann im Volk Gottes in diese übernatürliche Wolke, die sich über sie herabsenkte, eingetaucht wurde. Der Bericht ist sehr klar. Die Wolke stand vor ihnen und ging dann nach hinten über sie hinweg. Also tauchten die Menschen in die Wolke ein, gingen durch sie hindurch und kamen dann wieder aus ihr heraus. Mit anderen Worten, jeder Israelit tauchte tatsächlich und de facto in diese Wolke ein. Ich sagte es schon einmal, dass man auf zweierlei Weise eintauchen kann. Man kann in einen Swimmingpool steigen und eintauchen, aber man kann sich auch unter die Niagarafälle stellen und eintauchen. Man kann in etwas eintauchen, indem man in etwas hinabsteigt, man kann aber auch eintauchen, indem etwas von oben auf einen herabkommt. Im Neuen Testament ist die Taufe im Heiligen Geist immer ein Eintauchen von oben. Immer, wenn in der Apostelgeschichte die Taufe im Heiligen Geist beschrieben wird, heißt es ausdrücklich, dass der Heilige Geist von oben herab auf die Menschen kam. An Pfingsten heißt es, es hätte sich angehört, als sei ein mächtiger, rauschender Wind vom Himmel gekommen. Er sei vom Himmel herabgekommen und hätte den Ort, an dem sie sich aufhielten, erfüllt. Wenn man sich das vor Augen führt, wird klar, dass jeder in diesem Obergemach buchstäblich in den Geist Gottes eintauchte, der von oben herab über sie kam. Deshalb war es eine Taufe. Jeder Israelit wurde buchstäblich in die Wolke eingetaucht, die von oben herab über sie kam. Der Herr selbst war in dieser Wolke, denn es heißt, der Herr hätte am nächsten Tag aus der Wolke heraus auf die Ägypter gesehen und ihnen Probleme bereitet. Diese Wolke war also die offenbarte Gegenwart des allmächtigen Gottes, der selbst auf sein Volk herabkam. Analog dazu stieg jeder Israelit in das Wasser, ging durch das Wasser hindurch und kam wieder aus dem Wasser heraus. Das war eines der deutlichsten und konkretesten Sinnbilder für die Wassertaufe. Eine Gesamtschau der Befreiung Israels aus Ägypten macht klar, dass diese aus drei verschiedenen Erfahrungen bestand. Die erste wird zwar nicht in 1. Korinther 10, aber dafür an anderer Stelle dieses Briefs, nämlich in 1. Korinther 5 erwähnt, wo es heißt, Christus, unser Passa, sei für uns geopfert worden. Die vollständige Befreiung Israels aus Ägypten umfasste also drei verschiedene Erfahrungen. Die Opferung des Passa und das damit einhergehende Blutvergießen, die Taufe in der Wolke und die Taufe im Meer. Der Befreiungsprozess begann, als die Israeliten ihren Glauben in das Blut des Passalammes investierten. Und wir wissen, dass Christus das Lamm ist, das für uns getötet wurde. Der Glaube an sein Blut bringt uns Vergebung und Reinigung und Befreiung von den Folgen unserer Sünde. Doch sobald die Israeliten ihren Glauben in das Blut investiert hatten, durften sie nicht länger in jenem Gebiet bleiben. Gott sagte zu ihnen, kommt sofort da heraus. Und sie verließen hastig, noch in derselben Nacht, diesen Ort mit gegürteten Lenden und ihrem Stab in der Hand. Dasselbe gilt für den Sünder, der glaubt, dass ihm das Blut Jesu zur Reinigung und Vergebung gereicht. Gott sagt zu ihm, setz dich in Bewegung, komm raus, du kannst nicht länger dort bleiben. Du musst dieses Gebiet, das Territorium der Sünde, in dem du bislang gelebt hast, verlassen. Es ist ein dringender Appell. In 2. Korinther 6 heißt es, darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch ein Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Gott hat niemandem das Versprechen gegeben, sein Vater zu sein, sofern dieser in seinem sündhaften Zustand und in seinem sündhaften Umfeld verharrt, nachdem er zum Glauben an das Blut Jesu Christi gekommen ist. Doch die Befreiung Israels wurde nicht allein durch das Blut des Lammes bewirkt. Erst die beiden Taufen ermöglichten die vollständige Befreiung. Die Wolke trennte Israel nur zeitweise, nur für eine Nacht, von seinen Feinden, den Ägyptern. Es heißt, die Wolke sei für die Ägypter Finsternis, für die Israeliten hingegen Licht gewesen. Und dasselbe gilt heute für den Heiligen Geist. Er ist Licht für die Gläubigen, aber Finsternis für die Ungläubigen. Doch in die letztendliche Trennung wurde nicht durch die Wolke, sondern durch das Wasser vollzogen. Erst indem das Volk Gottes durch das Wasser hindurchging, wurde es endgültig von den Ägyptern abgeschnitten. Das Wasser tötete die Feinde und trieb sie zurück, so dass sie dem Volk Gottes nie wieder gefährlich werden konnten. Das entspricht der endgültigen Trennung des Gläubigen von der Welt. Es ist nicht der Glaube an das Blut, es ist nicht einmal die Taufe im Heiligen Geist, sondern es ist die Wassertaufe, die den Feind abschneidet und ihm das Recht nimmt, uns nachzustellen. Im Befreiungsdienst sage ich oft zu den Leuten, wenn Gott dich befreit hat, du aber noch nicht in Wasser getauft bist, dann solltest du dich besser taufen lassen, denn sonst bleibt eine Tür offen, durch die dir die Ägypter nachstellen können. Und sie haben nach wie vor das Recht, dir zu folgen und sich an deine Fersen zu heften, bis du durch das Wasser hindurchgegangen bist und ihnen damit ihr Recht, dir zu folgen, genommen ist. Das sind also die drei Initiationserfahrungen, die man bereits im Alten Testament findet und die im Neuen Testament angewandt werden. Der Glaube an das Blut Jesu Christi, die Taufe im Heiligen Geist und die Wassertaufe. sehen wir uns 1. Korinther 10, 2 noch einmal genauer an. Es ist interessant, dass Paulus hier nicht sagt, sie wurden alle in der Wolke getauft und sie wurden im Meer getauft, sondern vielmehr, sie wurden in der Wolke und im Meer getauft. Es war eine Taufe mit zwei verschiedenen Aspekten. Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, 38, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese drei Dinge werden wie ein umfassendes Paket dargestellt. Und für mich steht es außer Frage, dass es die Christen der Urgemeinde auch genauso erlebten. Wenn sich ein Gläubiger in Wasser taufen ließ, aber noch nicht im Heiligen Geist getauft war, ging man davon aus, dass er mit der Wassertaufe auch die Geistestaufe empfangen würde. Ich habe das selbst in jüngerer Zeit des Öfteren erlebt. Im vergangenen Jahr nahm ich an einem Taufgottesdienst in einer Pfingstgemeinde teil. Es war ein viertägiges Seminar vorausgegangen und zum Abschluss ließen sich 65 Menschen taufen, darunter etliche Katholiken. Soweit ich es beurteilen konnte, empfing jeder Katholik noch im Taufbecken die Taufe im Heiligen Geist, sofern er sie noch nicht gehabt hatte. Und ich dachte, warum sind diese Leute Katholiken? Ich sagte mir, nun, sie glauben an die Sakramente. Und wenn man ihnen die Sakramente richtig erklärt, werden sie sie auch richtig erleben. Das ist das Sakrament. Tu Buße, lass dich in Wasser taufen, empfange den Heiligen Geist. Das ist das Muster der göttlichen Vorgehensweise im Neuen Testament und ich glaube nicht, dass Gott je davon abgewichen ist. Ich habe es schon öfter gesagt, die Vorstellung, Gott würde herumexperimentieren und uns dann eine erste Version vorlegen, die jedoch nicht gut genug ist, und im Anschluss daran noch eine zweite und dann eine dritte, diese Vorstellung ist meinem Denken völlig fremd. Wenn Gott etwas tut, ist es auf Anhieb richtig und keine Modifikation stellt eine Verbesserung dar. Das gilt meines Erachtens für geistliche Dienste, für Gaben, für die Taufe im Heiligen Geist und für die Wassertaufe. Das sind also die drei Initiationserfahrungen, wie ich sie genannt habe, die einen Menschen aus Ägypten herausholen und seine Zugehörigkeit zum Volk Gottes belegen. Es heißt in 1. Korinther 10, 2, sie wurden auf Mose getauft. Das heißt, sie wurden offiziell als die Menschen abgesondert oder gekennzeichnet, die Mose nachfolgten. Sie waren Mose schon nachgefolgt, bevor sie ans Rote Meer kamen. Doch das Rote Meer kennzeichnete sie als Nachfolger Mose und genau dasselbe bewirken die Taufe im Heiligen Geist und die Wassertaufe. Wir sind bereits Nachfolger Jesu Christi, aber die beiden Taufen sondern uns ab. Sie sind charakteristische Erfahrungen, die uns auszeichnen und kennzeichnen und den Rückweg nach Ägypten versperren. Beschäftigen wir uns nun mit dem Alltagsleben einer neutestamentlichen Gemeinde. Schlagen wir kurz Apostelgeschichte 2,41 auf. Dort heißt es, die nun sein Wort froh aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Mein Kommentar hierzu, wenn du das Wort froh aufnimmst, wirst du dich immer taufen lassen. Die Menschen, die sich nicht taufen lassen, haben das Wort vielleicht aufgenommen, wie es viele Menschen, die ich kenne, aufgenommen haben. Aber sie haben es nicht mit frohem Herzen aufgenommen. Jene, die das Wort mit frohem Herzen aufnehmen, werden sich taufen lassen. Da ich ursprünglich aus der anglikanischen Kirche kam, kann ich in gewisser Hinsicht nachvollziehen, welchen Konflikt Menschen durchmachen, die in Bezug auf die Sakramente einen bestimmten Hintergrund haben und dann auf einmal mit der Wahrheit der Taufe durch Untertauchen konfrontiert werden. Doch wenn du das Wort froh aufnimmst, wird das Wort deine höchste Autorität sein und nicht die Tradition. Welche Folgen hatte das in der Apostelgeschichte? Nun, der 42. Vers ist meines Erachtens die offizielle neutestamentliche Erklärung, wie das regelmäßige Alltagsleben eines Christen aussieht. Beachtet, dass es im Englischen gleich am Anfang heißt, sie fuhren fort. Nun lassen wir also die ersten Initiationserfahrungen, die nicht wiederholt werden müssen, hinter uns und gehen zum kontinuierlichen, täglichen Alltagsleben weiter. Zitat: Sie fuhren beharrlich fort in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das sind meines Erachtens die vier Grundfesten des täglichen Lebens eines neutestamentlichen Christen. Gehen wir sie nun der Reihe nach durch. Zunächst stoßen wir auf das Wort Lehre. Lehre steht, wie gesagt, nicht in erster Linie für ein unerschütterliches Regelwerk, sondern mehr für einen Prozess des Lehrens und Gelehrtwerdens. Sie fuhren fort unter der Lehre der Apostel. Das erste Muss für jemanden, der zu Christus gekommen ist und in Wasser und in Geist getauft wurde, ist die regelmäßige, mit Autorität vorgetragene Lehre der Heiligen Schrift. Wenn sie das nicht bekommen, laufen sie häufig auf eine Katastrophe zu. Sie werden irgendwo in der Wüste umkommen. Auch wenn sie Ägypten hinter sich gelassen haben, werden sie es nicht bis ins verheißene Land schaffen, wenn sie keine gesunde Lehre bekommen. Diese Katastrophe wiederholt sich in unserer Nation immer wieder. Die Menschen machen wunderbare Erfahrungen, sie bekehren sich, sie werden im Heiligen Geist getauft, doch 6 Monate oder 2 Jahre später sind sie irgendwo weit draußen in der Wüste, völlig abgeschlagen und haben kaum mehr Hoffnung, jemals das verheißene Land zu erreichen, weil sie nie gesunde Lehre bekommen haben. In Epheser 6, 17 bis 18 heißt es: Nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort, und mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Ich glaube, dass wir eben durch die Geistestaufe in dieses Beten im Geist, in dieses übernatürliche Beten in einer unbekannten Sprache hineingeführt werden. Doch bevor man damit anfängt, sagt die Bibel, nehmt das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Das ist meines Erachtens die göttliche Reihenfolge. Geh nicht unbewaffnet und unvorbereitet in die Erfahrungen der Geistestaufe hinein. Nimm das Wort Gottes mit, denn es tauchen viele völlig neue Probleme, Versuchungen und Schwierigkeiten auf, mit denen jemand, der nicht im Heiligen Geist getauft ist, nie zu tun haben wird. Das deutlichste Beispiel hierfür ist Jesus selbst. 30 Jahre lang führte er ein normales, vollkommenes Leben als Mensch, und wir lesen in dieser Zeit nichts von Versuchungen, Verfolgung oder Problemen. Dann ging er, wie in Matthäus 4 berichtet wird, an den Jordan, ließ sich von Johannes dem Täufer taufen, stieg aus dem Wasser, und der Himmel ging auf, und der Geist Gottes kam in Gestalt einer Taube auf ihn herab und blieb auf ihm. Soweit ich es verstehe, wurde er nicht im Heiligen Geist getauft. Das war bei ihm nicht notwendig. Er konnte gar nicht im Heiligen Geist getauft werden, weil er ja selbst der Täufer im Heiligen Geist war. Es gab niemanden, der ihn im Heiligen Geist hätte taufen können. Aber er machte eine Erfahrung, die wir, wenngleich auf einer anderen Ebene, mit unserer Geistestaufe vergleichen könnten. Er wurde der Gesalbte. Der Geist Gottes kam auf ihn und er bekam eine fantastische Bestätigung vom Himmel. Der Vater sprach und sagte: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Was geschah nach dieser großartigen Erfahrung? Jesus war 40 Tage in der Wüste mit dem Teufel allein. War das ein trauriger Zufall? Nein, das gehört dazu. Das gehört dazu, wenn ein Gläubiger die Taufe im Heiligen Geist empfängt. Die Geistestaufe ist unser Einstieg in einen Bereich voller Konflikte und Versuchungen, die uns vorher nicht betrafen. In den 3 in der Bibel aufgezeichneten Versuchungen setzte Jesus nur eine einzige Waffe gegen den Teufel ein. Er konterte jede Versuchung mit den Worten: Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Welche Waffe war das? Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Jesus ist in dieser Hinsicht unser vollkommenes Vorbild. Und jeder Mensch, der die Geistestaufe empfängt, braucht unbedingt gesunde, gründliche und praktische Kenntnis der Lehre der Heiligen Schrift. Und genau das gewährleistete Gott für die Urgemeinde. Wisst ihr, die offensichtlichen Auswirkungen des irdischen Dienstes Jesu waren nicht unbedingt sensationell. Auf dem Ölberg ließ er 11 Männer zurück, die wirklich engagierte Jünger waren. Er konnte 120 Jünger dazu veranlassen, ins Obergemach zurückzugehen und zu tun, was er ihnen aufgetragen hatte, obwohl es in der Schrift heißt, er sei nach seiner Auferstehung 500 Leuten gleichzeitig erschienen. doch offensichtlich haben etwa 380 von ihnen nicht zugehört, als er sagte, sie sollten in Jerusalem bleiben, bis sie angetan werden mit Kraft aus der Höhe. Man könnte sagen, diese 120 Leute im Obergemach waren das sichtbare und greifbare Resultat seines dreieinhalbjährigen Dienstes. Das ist nach menschlichen Maßstäben gerechnet nicht besonders eindrucksvoll. Doch als der Heilige Geist kam, kamen an einem einzigen Tag 3000 Menschen dazu. Und welche Funktion hatten diese Leute im Obergemach? Sie lieferten die Lehre und hatten die Autorität, die von all jenen, die sich taufen ließen, unbedingt gebraucht wurde. Wären die Apostel nicht da gewesen und hätten sie nicht lehren können, hätte es ein Chaos gegeben, als der Heilige Geist auf 3000 Menschen fiel. Das ist keine graue Theorie. Ich habe es selbst erlebt. In Afrika, ganz in der Nähe des Orts, wo wir als Missionare lebten, gab es eine souveräne Ausgießung des Heiligen Geistes, vor allem auf Quäker. Viele hundert Quäker empfingen die Geistestaufe. Einige wurden sogar ins Gefängnis geworfen, weil sie in Zungen redeten. Es hört sich vielleicht komisch an, doch es kam tatsächlich so weit, dass die amerikanischen Quäker-Missionare die britischen Behörden dazu brachten, diese Afrikaner ins Gefängnis zu werfen, weil sie in Zungen redeten. Das hört sich aberwitzig an, aber es ist wahr. Diese Leute machten die fantastischsten Erfahrungen, aber es gab niemanden dort, der in der Lage gewesen wäre, sie zu lehren, weil sie ihre eigenen Missionare im Stich gelassen hatten, ihnen nicht helfen wollten und nicht an die Geistestaufe glaubten. Es gab in der ganzen Gegend dort kaum einen Missionar, der wusste, was die Taufe im Heiligen Geist eigentlich war. Dies hatte zur Folge, dass viele dieser bemitleidenswerten Menschen den wirrsten und irrigsten Gedanken und Ausdrucksformen von Fanatismus verfielen, weil niemand mäßigend, disziplinierend und instruierend auf sie einwirkte. Das ist eine Sache, deren konkrete Auswirkungen wir tatsächlich erlebt haben. Hätte Gott für den Pfingsttag keine Vorkehrungen getroffen, hätte es meiner Meinung nach auch damals ein Desaster gegeben, obwohl diese Leute Juden waren und die Schrift einigermaßen kannten. Ich persönlich vertrete die Auffassung, dass Gott derzeit seinen Heiligen Geist nicht so über die Vereinigten Staaten von Amerika ausgießen kann, wie er es sich wünschen würde, weil es dort einfach nicht genügend Menschen gibt, die sich um die Konsequenzen kümmern würden. Lesen wir hierzu kurz Römer 6, 17. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart, aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild der Lehre, worin ihr unterwiesen worden seid. Diese Formulierung stimmt nicht ganz, und etliche Übersetzungen sind da meiner Meinung. Ich bevorzuge die Formulierung jener Form von Lehre, der ihr übergeben worden seid. Dieses Wort Form stammt von einem griechischen Wort, von dem sich unser Wort Typus ableitet. Es bezeichnet im Wesentlichen eine Form, mit der man ein bestimmtes Muster herstellt. Nun, ich kenne mich nicht so gut mit Metallen aus, aber wir alle wissen, dass Metall in Formen gegossen wird. Bei manchen Leuten hängen andere Formen in der Küche, die man für Wackelpudding braucht. Ob es nun Wackelpudding oder Metall ist, in beiden Fällen muss die Masse zunächst erwärmt werden. Sie muss weich sein. Sie muss sich in einem Zustand befinden, in dem sie die Form annehmen kann, in die sie hineingegossen wird. Wenn die Masse weich wird, muss die Form schon vorbereitet sein. Stellt euch vor, was geschehen würde, wenn ihr die heiße Puddingmasse einfach auf den Küchentisch schütten würdet. Es entstünde ein formloser Fleck. Die Form muss vorbereitet sein, um die Masse aufzunehmen. Greifen wir also diese beiden Aspekte heraus. Zunächst muss etwas geschehen, wodurch sich das Material der Form anpassen kann. Metall muss erhitzt werden. Zweitens muss es eine Form geben, die dem Material die richtige Gestalt verleiht. Wie ich es verstehe, sind die Bekehrung und die Geistestaufe vergleichbar mit diesem Prozess des Erhitzens. Sie versetzen einen Menschen in den Stand, etwas anzunehmen, was er vorher niemals angenommen hätte. Bei mir war das auf jeden Fall so. Wenn mir irgendjemand vor meiner Geistestaufe gesagt hätte, ich solle der Bibel gehorchen, hätte er sich an etwas zu schaffen gemacht, das kein bisschen nachgegeben oder seine Form verändert hätte. Doch die Geistestaufe brachte mich zum Schmelzen. sie machte mich bereit, die neue Form anzunehmen. Sobald ein Mensch diese Bereitschaft hat, ist es als nächstes unbedingt erforderlich, ihn in die richtige Form zu bringen. Denn sein Aussehen, seine Gestalt hängt davon ab, in welche Form er gleichsam hineingegossen wird. Wenn ich den Römerbrief hier recht verstehe, ist diese Form die Lehre. Sobald jemand durch das Erlebnis der Taufe zum Schmelzen beginnt, müssen wir die richtige Lehre zur Hand haben, um ihn in die richtige Form zu bringen. Sobald jemand durch das Erlebnis der Taufe zu schmelzen beginnt, müssen wir die richtige Lehre zur Hand haben, um ihn in die richtige Form zu bringen. Doch leider geschieht es heute nicht selten, dass jemand überhaupt nicht in eine Form gegossen wird und am Ende wie ein klebriges Häufchen auf dem Küchentisch liegt. Ihm bleibt nichts als eine Erfahrung, das heißt der Beweis, dass er einmal diese Erfahrung gemacht hat. Oder aber er wird in die falsche Form hineingegossen und nimmt am Ende selbst die falsche Form an. Aus diesem Grund ist es für mich, sobald jemand im Geist getauft wird, dringend notwendig, die richtige Lehrform zur Hand zu haben, um ihm die richtige Form geben zu können. Und ich konnte schon oft Folgendes feststellen: Wenn jemand, der nicht allzu viele festgefahrene religiöse Prägungen und Traditionen mitbringt, im Geist getauft wird und man ihn anschließend die einfachen Wahrheiten des Wortes Gottes lehrt, nimmt er erstaunlich schnell die richtige Form an. Dazu ist keine jahrelange Lehre erforderlich. Ein paar Wochen echte, solide Bibellehre kann in einem Menschen die großartigsten Veränderungen herbeiführen und einen Charakter und einen Lebensstil ausprägen, der allen Anforderungen, die vor ihm liegen, standhält, vorausgesetzt, er wird gleich zu Anfang in die richtige Form gebracht. Ich möchte euch anhand zweier alttestamentlicher Beispiele zeigen, was geschieht, wenn das Volk Gottes keine Lehre bekommt. Es sind sehr tragische, aber hochaktuelle Beispiele. Sie entsprechen genau dem, was heute geschieht. Jesaja 5,13 und Hosea 4,6. Zunächst sagt Gott in Jesaja 5,13: Darum wird mein Volk gefangen wegziehen aus Mangel an Erkenntnis. Seine Vornehmen sind Hungerleider und seine lärmende Menge ist ausgedörrt vor Durst. Das beschreibt in meinen Augen den Leib Christi unserer Zeit recht gut. Er ist gefangen, weil es ihm an Erkenntnis fehlt. Nicht die Erkenntnis der Welt, nicht die Erkenntnis, die an Universitäten gelehrt wird, sondern die Erkenntnis des Wortes Gottes. Ganz besonders treffend finde ich die Formulierung: Seine Vornehmen sind Hungerleider. Sogar seine Theologen und führenden geistlichen Leiter sind ausgetrocknet und ausgedörrt. Sie haben nichts zu geben. Kein Wunder, dass auch die Menge vor Durst ausgedörrt ist, wenn die ehrwürdigen Männer ausgehungert oder am Verhungern sind. Das beschreibt im Großen und Ganzen das Volk Gottes heute. Seine ehrwürdigen und vornehmen Männer sind ausgehungert. Seine Menge ist ausgedörrt vor Durst. Sie sind gefangen. Sie werden von allen möglichen Dingen gebunden und geknechtet. Das ist alles andere als das, was der Herr für sie wollte. Wie lässt sich das erklären? Sie haben keine Erkenntnis. In Hosea 4,6 finden wir ein ganz ähnliches Bild. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und dann sagt Gott zu seinem Volk und speziell zu den Leitern: Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so vergesse auch ich deine Kinder. Es wird von einem Priester gefordert, dass er das Wort Gottes kennt und vermitteln und das Gesetz Gottes lehren kann. In Malachi 2,7 definiert der Herr diese Verantwortung eines Priesters. Malachi 2,7: Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren, und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote des Herrn der Heerscharen. Doch Gott sagt zu den Priestern seines Volkes zur Zeit Hoseas: Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Dasselbe gilt auch heute. Niemand, der die Erkenntnis des Wortes Gottes verworfen hat, kann einen priesterlichen Dienst übernehmen. Jemand kann katholischer oder protestantischer Priester sein, doch wenn er die Erkenntnis des Wortes Gottes verworfen hat, kann er in den Augen Gottes keinen priesterlichen Dienst ausüben. Die letzten Worte in Hosea 4,6 sind so tragisch und so wahr. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so vergesse auch ich deine Kinder. Wenn wir uns in Amerika heute umsehen, so sehen wir eine Nation gottverlassener Kinder. Warum? Weil ihre Eltern das Gesetz Gottes vergessen haben. Das ist die exakte Erfüllung des göttlichen Gerichts. Wenn Eltern das Gesetz Gottes vergessen und ihre Kinder im Rahmen der Erziehung nicht im Gesetz des Herrn unterweisen, sagt Gott, er werde ihre Kinder vergessen. Erst gestern erzählte mir jemand, die Kinder der wohlhabendsten jüdischen Familien dieser Gegend, ich möchte hier auf der Kassette keinen Namen nennen, wären scharenweise nach New York ausgewandert, um dort als Hippies zu leben. Es sind Kinder von Leuten, denen einige der größten Kaufhäuser gehören und deren Namen hier sehr bekannt sind. Doch ihre Eltern können ihnen nichts geben, was von geistlichem Wert wäre. Deshalb reißen diese Kinder lieber aus und schlafen in der Gosse in New York, anstatt sich zu Hause am Fetten zu laben. Dies ist ein Bild für das moderne Amerika. Von Gott vergessene Kinder, weil ihre Eltern das Gesetz des Herrn vergessen haben. Gehen wir nun weiter zur nächsten grundlegenden Komponente des Gemeindealltags, der Gemeinschaft. Wir müssen verstehen, dass Gemeinschaft das Ziel des Evangeliums ist. Hierzu schnell zwei Bibelstellen, 1. Korinther 9, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Gemeinschaft ist das Endziel des Evangeliums. Sie ist kein Mittel, kein Weg, sondern ein Ziel. Das Endziel des Evangeliums besteht darin, uns in die Gemeinschaft mit Gott und miteinander hineinzuführen. Das lesen wir auch in 1. Johannes 1, 3 und 4. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Die Apostel haben den Bericht des Neuen Testaments geschrieben, damit wir die Gemeinschaft hätten, die auch sie hatten, und sie hatten Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das ist das letztendliche Ziel. Alles im Evangelium zielt darauf ab, dass wir Gemeinschaft mit Gott und miteinander bekommen. Ohne kritisch oder negativ sein zu wollen, müssen wir doch feststellen, dass viele Gemeinden dieses letztendliche Ziel völlig vergessen haben. Wir beschäftigen uns so sehr mit allen möglichen Mitteln und Wegen, dass wir gar keine Zeit mehr haben zu analysieren, wo uns diese Mittel und Wege eigentlich hinbringen sollen und ob sie auch tatsächlich bewirken, was sie bewirken sollen. In den allermeisten Gemeinden, die so organisiert sind, wie wir es heute verstehen, gibt es überhaupt keine Gemeinschaft. Und damit möchte ich niemanden kritisieren. Ich sagte es schon mal, man kann nicht mit dem Rücken eines anderen Gemeinschaft haben. Und in den meisten Gemeinden ist das alles, was man von den anderen Gemeindemitgliedern sieht. Ich erinnere mich noch daran, wie ich in einer Pfingstgemeinde predigte. Es war eine sehr nette Gemeinde und ich hielt eine Predigt, die meines Erachtens recht gut war, und auch der Pastor hielt sie für eine gute Predigt. Es war an einem Sonntagvormittag. Kurz vor Ende des Gottesdienstes, bevor die Leute nach Hause gingen, sagte der Pastor, lauft nicht gleich alle nach Hause, bleibt doch noch hier und habt Gemeinschaft miteinander, schüttelt mindestens einem halben Dutzend Leute die Hand. Ich dachte mir, mein Gott, damit gibt sich dein Volk zufrieden? Ist das eure wöchentliche Ration an Gemeinschaft? Einem halben Dutzend Leuten die Hand schütteln, bevor man nach Hause geht? Doch in den Augen des Pastors war das wirklich eine großzügige Ration. Ich möchte damit keinesfalls negativ klingen, aber es ist unbestreitbar, dass die meisten Christen nicht einmal ansatzweise begriffen haben, dass Gemeinschaft das Endziel ist. Wir halten weiterhin an all unseren religiösen Vorgehensweisen, Ritualen, Zeremonien, Programmen und Projekten fest. All das sind Dinge, die uns nicht zum Ziel führen werden, und aus diesem Grund sind sie im Großen und Ganzen nutzlos. Die Urgemeinde pflegte jedoch von Anfang an ein Leben der Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft erstreckte sich auf einen zweifachen äußeren Rahmen. Gemeinschaft braucht ja einen äußeren Rahmen, ein Forum. Wenn sich Menschen treffen und miteinander Gemeinschaft haben wollen, brauchen sie einen Ort, ein Forum, einen äußeren Rahmen, um sich zu treffen. Der äußere Rahmen an sich ist nicht so wichtig. Es ist nicht so entscheidend, wie dieses Forum aussieht, aber es muss vorhanden sein. Und sehr häufig, wenn Strömungen oder Bewegungen entstehen, bieten sie auch ein Forum für Gemeinschaft. Doch oft ist es so, dass dieses Forum, der äußere Rahmen, kein Mittel zum Zweck bleibt, sondern zum eigentlichen Ziel wird. Dann müssen wir wieder eine andere Bewegung finden, die erkennt, dass das eben nicht das Ziel war. Wenn wir uns das Bild der Urgemeinde in Apostelgeschichte 2 vor Augen führen, wird deutlich, dass sie in zweierlei Hinsicht ein solches Forum hatte. Ein großes Forum, wie ich es nennen möchte, und ein kleines Forum. Das jüdische, das große Forum war der Tempel. Der nationale, institutionalisierte Ort der Anbetung des jüdischen Volks. Das kleine Forum war dieser praktische äußere Rahmen, den wir überall im Neuen Testament wiederfinden, nämlich die Privathäuser der einzelnen Christen. Und es liegt auf der Hand, dass die Leute dort miteinander Gemeinschaft haben. Das finden wir in Apostelgeschichte 2,46, wo es heißt, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Frohlocken und Schlichtheit des Herzens. Beachtet, dass sie jeden Tag im Tempel waren und gemeinsam in den Häusern aßen. Soweit ich es verstehe, bezeichnet Brotbrechen in diesem Sinne nicht das Abendmahl. Ich bin ein großer Verfechter des Abendmahls, aber ich glaube, dass das hier nicht gemeint ist. Es heißt einfach nur, dass sie jeden Tag miteinander in ihren Häusern aßen. Eine ähnliche Aussage finden wir in Apostelgeschichte 5,42. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Achtet auch hier wieder auf die Formulierung jeden Tag. Jeden Tag waren sie im Tempel, also am großen Forum, und jeden Tag hatten sie Gemeinschaft miteinander, vornehmlich indem sie in den Häusern miteinander aßen. Ihre Gemeinschaft erstreckte sich also auf das große Forum des Tempels, wie auch auf das kleine Forum der Privathäuser. Mein Kommentar dazu: Die ersten Christen besuchten für eine gewisse Zeit weiterhin den institutionalisierten Ort der Anbetung, jedoch unter zwei Voraussetzungen. Sie machten keine Kompromisse, was ihren Glauben betraf, und sie machten sich, was ihr persönliches geistliches Leben betraf, nicht von der Institution abhängig. Ich halte das für ausgesprochen wichtig. Viele Christen sagen nun, ich möchte nach wie vor in meine Gemeinde oder Kirche gehen. Gott segne sie, aber geht keine Kompromisse bezüglich eures Glaubens ein, bloß weil ihr in eure Gemeinde oder Kirche geht. Damals verkündeten viele Christen ohne Furcht, was sie glaubten, auch wenn sie im Tempel waren. Und glaubt mir, wenn man den Leuten in einer presbyterianischen Gemeinde sagt, sie sollten in Zungen reden, ist das nicht annähernd so kontrovers, wie wenn man den Juden im Tempel sagt, sie sollten glauben, dass Jesus der Messias ist. Ein solches Statement war noch viel revolutionärer als der Vorschlag, in einer presbyterianischen Gemeinde in Zungen zu reden. Aber sie gingen keine Kompromisse in Bezug auf die Wahrheit ein, bloß weil sie innerhalb ihrer Institution blieben. Zweitens glaube ich nicht, dass sie sich, was ihre geistliche Nahrung betraf, von einem großen institutionalisierten Forum abhängig machten. Ich musste mit ansehen, wie Christen die Geistestaufe empfingen, aber keine geistliche Nahrung außerhalb der Institution ihrer Kirche oder Gemeinde bekamen, die sehr häufig gegen diese Erfahrung eingestellt war und aus diesem Grund langsam geistlich verhungerten. Es gibt keine Alternative. Du bekommst keine geistliche Nahrung von Menschen, die nicht glauben, was du erfahren hast, die es nicht verstehen, die dich nicht darüber lehren können und die, sofern sie überhaupt etwas tun, dich eher entmutigen als ermutigen. Dort bekommst du keine geistliche Nahrung. Du kannst dorthin gehen, aber du kannst dich ganz sicher nicht darauf verlassen, dass du dort geistliches Leben und Nahrung bekommen wirst. Die Gemeinschaft der ersten Christen in Jerusalem fand ihren Ausdruck darin, dass sie alles miteinander teilten. Er erinnert euch, dass das Wort Gemeinschaft eigentlich miteinander teilen bedeutet. Vielleicht habt ihr das griechische Wort schon einmal gehört, es heißt Koinonia und bedeutet einfach nur etwas gemeinsam haben oder etwas miteinander teilen. Das Wichtigste, was wir gemeinsam haben, ist der Herr Jesus Christus und der Heilige Geist. Doch die Christen der Urgemeinde hatten praktisch alles gemeinsam. Lesen wir Apostelgeschichte 2, 44-45. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Apostelgeschichte 4, 34-35. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Es steht außer Frage, dass sich die ersten Christen verpflichtet fühlten, ihren Glaubensgeschwistern nicht nur in geistlicher Hinsicht zu dienen, sondern auch in physischer, praktischer, materieller und finanzieller Hinsicht. Und so handelten sie auch. Andererseits war die Situation in Jerusalem damals einzigartig. Wir lesen nichts darüber, dass auch die Christen in allen anderen Städten all ihre Habseligkeiten verkauft hätten. Ich sehe darin die Weisheit und die Inspiration des Heiligen Geistes, denn kaum eine Generation später wurde Jerusalem von den römischen Armeen völlig verwüstet und kein Jude durfte in dieser Gegend mehr Landbesitz haben. Es gibt also Zeiten besonderer Dringlichkeit, in denen uns der Heilige Geist drängt, alles zu verkaufen und alles mit allen zu teilen, aber das ist nicht notwendigerweise ein allgemeingültiges Schema für jede Situation. Dennoch werden Christen, wenn sie echte Christen sind, ohne jeden Zweifel in jeder Situation mit ihren Mitchristen teilen. Deshalb lesen wir auch dieses wunderbare Zeugnis, dass keiner von ihnen bedürftig war. Ich frage mich, ob man auch von den Christen unserer Zeit sagen könnte, dass keiner von ihnen bedürftig ist. Ich glaube jedoch, dass es möglich wäre, wenn wir miteinander teilen würden, wie die Christen der Urgemeinde. Ich möchte noch etwas zum Punkt Gemeinschaft sagen. Etwas, das ich für ausgesprochen wichtig halte. Die Gemeinschaft ist der Ort der geistlichen Geburt. Unsere Verweisstelle hierfür ist Johannes 3,6. Jesus sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Viele Menschen lesen diesen Vers so, als hätte Jesus gesagt, wer aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Aber das hat er nicht gesagt. Er spricht hier nicht notwendigerweise von einer Einzelperson. Er spricht hier vielmehr von zwei verschiedenen Arten von Geburt. Der Geburt aus dem Fleisch, die Fleisch hervorbringt, und der Geburt aus dem Geist, die Geist hervorbringt. Das hat meiner Meinung nach einen direkten Bezug zur Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde. Im heutigen Christentum gibt es viel, das aus dem Fleisch geboren ist, und das Fleisch kann eben nichts anderes hervorbringen als Fleisch. Das Leben des Geistes steckt nur in dem, was aus dem Geist geboren ist. Ich wiederhole mein Statement, die Gemeinschaft ist der Ort der geistlichen Geburt. Wenn dieses Statement korrekt ist, hat es sehr weitreichende Konsequenzen. Es heißt, dass überall dort, wo wir nicht in Gemeinschaft sind, auch keine geistliche Geburt stattfinden kann. In der Gemeinschaft bringt der Heilige Geist das hervor, was geistlich ist. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass dies stimmt. Doch allzu oft übergehen wir den Aspekt der Gemeinschaft und möchten einfach nur die Resultate sehen. Wir wollen Projekte, wir wollen Programme, wir wollen wissen, was zu tun ist, wir wollen ein Komitee einsetzen, wir wollen Menschen hierhin und dorthin senden. Doch alles, was dabei herauskommt, ist Fleisch, denn Fleisch bringt nur Fleisch hervor. Ich glaube, das bezieht sich durchaus auch auf die Situation, in der wir uns hier und jetzt befinden. Gott arbeitet derzeit an einer Gruppe von uns, die sich immer mittwochs trifft. Er lehrt sie Disziplin. Ich habe erkannt, dass Gott momentan kein Interesse daran hat, dass wir ein Programm entwickeln. Vielmehr interessiert er sich für Gemeinschaft. Und aus dieser Gemeinschaft heraus wird Gott kein Programm, kein Projekt, sondern eine Geburt entstehen lassen. und das ist etwas völlig anderes. Wenn man sich die einfachen Tatsachen des Neuen Testaments vor Augen führt, muss man erkennen, dass in der Gemeinschaft der Gläubigen geistliche Geburten stattfanden. Hierzu zwei auffällige Beispiele aus Apostelgeschichte 1,14. Hier heißt es über die Gläubigen, die sich zwischen Himmelfahrt und Pfingsten im Obergemach trafen: Diese alle verharrten einmütig im Gebet und Flehen mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. 10 Tage lang pflegten sie unter ziemlich beengten Bedingungen enge Gemeinschaft mit Gebet und Flehen. So eine Erfahrung geht allen Beteiligten sehr nahe. Meine Frau sagt oft über Gemeinschaft: Wir sitzen alle im selben Boot und keiner kann raus. Gemeinschaft ist keine Gemeinschaft, wenn man sich zurückziehen kann, wenn man sich nach Belieben abwenden kann und keine gegenseitige Verpflichtung vorhanden ist. Gemeinschaft erfordert eine Verpflichtung gegenüber anderen Menschen. An diesem Punkt wirst du selbst auf die Probe gestellt. Gemeinschaft, wie ich es verstehe, ist das Licht. Wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft miteinander. Das erste Indiz dafür, dass sich Sünde oder Finsternis im Leben eines Menschen einschleichen, ist dessen Rückzug aus der Gemeinschaft. Und ich habe es am eigenen Leib erlebt, dass einen das Leben im Licht der Gemeinschaft auf eine harte Probe stellt. Bruder Don erinnert sich vielleicht, ich weiß nicht, ob er damals auf Jamaika dabei war, aber im vergangenen Sommer besuchte eine Frau unseren Lehrgang auf Jamaika. Schon nach 3 Tagen stieg sie aus, nahm das nächste Flugzeug, flog wieder nach Hause. Der Flug dorthin kostete ja auch etwas und sie hatte sich schon im Voraus angemeldet, doch das Zusammensein von etwa 45 im Geist getauften Menschen hatte etwas an sich, das diese Frau einfach nicht ertragen konnte. Eine andere Frau ging nicht so weit, doch nach unserem Befreiungsgottesdienst sagte sie mir: Wenn ich hätte schwimmen können, wäre ich von dieser Insel weggeschwommen. Ich konnte den Druck, der mich ständig umgab, einfach nicht mehr ertragen. Das war der Druck der Gemeinschaft. Sie wurde nicht andauernd angepredigt. Man debattierte auch nicht immer mit ihr, doch allein schon die Tatsache, dass Menschen zusammen sind, erzeugt etwas, eine Art Feuer, das man entweder aushält oder vor dem man flieht. Und ich habe schon viele, viele Menschen gesehen, die das Feuer und das Licht kontinuierlicher Gemeinschaft nicht ertragen konnten. Doch wie meine Frau richtig sagt, Gemeinschaft heißt, wir sitzen alle im selben Boot und keiner kann raus. Wir haben das auch auf einer unserer Fahrten ins Heilige Land erlebt. Es gab Zeiten, in denen wir gemeinsam Situationen und Umstände durchstehen und fest zusammenhalten mussten. Und in diesem Zusammenstehen und Zusammensein bewirkte Gott die wunderbarsten Veränderungen im Leben und Charakter einzelner Menschen. Einige von ihnen sitzen jetzt vor mir. Ich werde nicht näher darauf eingehen, aber ich habe es selbst erlebt, es ist wahr. Stellt euch nur vor, wie das gewesen sein muss, 10 Tage lang in diesem Obergemach gemeinsam zu beten und zu flehen. Das war eine Herausforderung, die jeden Einzelnen bis in sein tiefstes Innerstes erschütterte, denn es war klar, dass diese Apostel vorher nicht immer einer Meinung waren. Der Höhepunkt ist Apostelgeschichte 2,1. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle einmütig an einem Ort beisammen. Was geschah? Ich möchte hier keine theologische Diskussion beginnen. Einige Leute sagen, die Gemeinde sei am Auferstehungssonntag geboren worden. Andere sagen am Pfingsten. Ich halte mich daraus. Ich denke jedoch, dass es nicht falsch ist zu sagen, dass hier eine geistliche Geburt stattfand. Was dabei geboren wurde, war die Gemeinde Jesu Christi. Zumindest trat sie nun offen zutage. Woraus wurde sie geboren? Auf der menschlichen Ebene kann man sagen, aus der 10-tägigen Gemeinschaft von 120 Personen. In Apostelgeschichte 13,1-4 wiederholt sich eine ähnliche Situation, jedoch in kleinerem Maßstab. Zitat: Es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer, und es werden 5 genannt: Barnabas, Simon, Lucius, Manaen und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Auch hier finden wir wieder 5 Männer, die kontinuierlich gemeinsam beteten und fasteten und auf Gott warteten. Und aus dieser Gemeinschaft heraus wurde das geboren, was wir als Auslandsmission bezeichnen. Das war das erste Mal, dass eine Gemeinde ganz konkret Leute aussandte, damit sie den Unerreichten das Evangelium bringen. vorher, geschah dies durch Verfolgung oder, was menschliches Eingreifen anbelangt, mehr oder weniger zufällig. Doch hier bekamen Menschen einen ganz konkreten Auftrag und wurden ausgesandt. In den meisten Kommentaren wird dies als die erste Missionsreise des Paulus bezeichnet. Wie kam sie zustande? Sie kam zustande, indem fünf Männer gemeinsam mit Beten und Fasten auf den Herrn warteten. Sie planten kein Projekt, sie setzten keinen Ausschuss ein. Ich will Ausschüsse nicht kritisieren, wir brauchen sie, aber sie sind nicht vorrangig. Vorrangig ist die Gemeinschaft. Das ist eine der größten Lektionen, die Gott uns derzeit beibringen möchte. Wenn wir geistliche Geburt möchten, müssen wir am Ort der geistlichen Geburt sein. Denn was aus dem Fleisch geboren ist, ist nur Fleisch, auch wenn wir ihm einen schönen, würdevollen Titel geben. Das gilt meines Erachtens auf allen Ebenen. Das gilt für die Familien. Aus der Gemeinschaft zu Hause entsteht geistliche Geburt. Das gilt für die Ortsgemeinde und das gilt fürs Missionsfeld. Das gilt überall. Da ich auf mehr als einem Missionsfeld als Missionar tätig war, würde ich sagen, dass es für das Fleisch viel leichter ist, 15 Ausschusssitzungen mitzumachen, als einen Tag Gemeinschaft. Als ich Missionar war, nahm ich an den meisten Ausschusssitzungen überhaupt teil. Ich war in so vielen Ausschusssitzungen, dass es bis an mein Lebensende ausreicht. Ich sagte immer zu meinen Missionarskollegen, wir tun doch nichts anderes, als dass wir eine Krise überstehen, nur um gleich wieder in die nächste hineinzustolpern. Obwohl ich mit wunderbaren Missionarskollegen zusammenarbeitete, und ich möchte sie auch nicht kritisieren, vernachlässigten wir doch ein grundlegendes Prinzip. Eines Tages hatten wir eine Sitzung, um die verschiedenen unlösbaren Probleme zu lösen. Sie begann früh morgens und dauerte stundenlang. Währenddessen tobten die Kinder der Missionare über das Gelände der Mission und stellten alles Mögliche an. Am Nachmittag sagten meine Frau und ich, setzt ihr die Sitzung fort, wir treffen uns mit den Kindern. Wir trafen uns mit den Kindern. Zwei der Kinder, es waren Problemfälle, empfingen die Taufe im Heiligen Geist, einer von ihnen steht heute im vollzeitlichen Dienst. Ich weiß nicht, was mit dem anderen geschah. Das war revolutionär. Aber ich erkannte, dass wir uns dort zwar als die Retter Afrikas sahen, aber in Wirklichkeit nicht einmal unsere eigenen Kinder im Griff hatten. Das lag daran, dass wir die großen, grundlegenden Prinzipien der Bibel vernachlässigten. Aus der Gemeinschaft heraus entsteht geistliche Geburt. Ausschusssitzungen und Projekte und Programme haben ihren Platz. Aber sie bringen nichts hervor. Sie können ein Mittel sein, wenn schon etwas hervorgebracht worden ist. Ich bin zwar nicht so weit gekommen, wie ich wollte, doch an diesem Punkt möchte ich einen Schnitt machen. Noch ein letzter Gedanke. Die einfachste Form von Gemeinschaft ist das gemeinsame Essen. Und das ist so einfach, dass es oft übersehen wird. Wie sah die Gemeinschaft der Urchristen aus? Sie aßen miteinander. Sie saßen in ihren Häusern rund um den Tisch und priesen den Herrn, beteten und beschäftigten sich mit dem Wort. Das war ihr Ort der Gemeinschaft. Auch das wurde uns in Afrika klar. Theoretisch waren wir dort alle gleich. Theoretisch gab es keine Barriere zwischen Schwarzen und Weißen, aber in Wirklichkeit trennte sie eine tiefe Kluft voneinander. Meine Frau und ich machten uns darüber Sorgen und fragten uns, was wir dagegen unternehmen könnten. Schließlich beschlossen wir, Afrikaner zu uns ins Haus einzuladen. Vom sozialen Gesichtspunkt her war das revolutionär. Es war revolutionär, weil viele Afrikaner nicht mit Messer und Gabel umgehen konnten. Und es kann schon peinlich sein, wenn man jemanden bei sich zu Hause hat, der 30 cm vom Tisch entfernt sitzt und ins Schwitzen gerät, wenn er versucht, mit Messer und Gabel zu essen. Aber die Leute waren so liebenswert. Sie sagten, macht euch keine Sorgen. Wir können es nicht, aber ihr werdet es uns beibringen. Wir wollen es lernen. Wir stellten fest, dass sich unsere Beziehungen zueinander dadurch veränderten. Später aßen meine Frau und ich zweimal pro Woche mit den Studenten, für die ich verantwortlich war, in deren Speisesaal. Das Essen war nicht gut, aber es entstand eine völlig neue Beziehung zwischen ihnen und uns. Ich halte auch das für sehr biblisch. Im Nahen Osten versteht man ein gemeinsames Mahl mit jemandem als gegenseitige Verpflichtung. Man kann dem anderen anschließend nicht in den Rücken fallen. In Psalm 41,9 heißt es, selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Hier ist von Judas die Rede. Das war der schlimmste Akt von Treulosigkeit überhaupt, mit jemandem essen und ihn dann verraten. Wenn wir mit anderen Leuten zusammen essen, verpflichten wir uns im Endeffekt dazu, ihnen gegenüber loyal zu sein.